Wenn nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht hier. Sag mir wo und wann. Wenn nicht du. Wer sonst? Es wird Zeit. Nimm dein Glück selbst in die Hand. Willkommen. Ja, willkommen. Weil sich das anhört, als wären wir jetzt so ein Esoterik-Podcast. Genau, mit so schwummriger Musik, ja, genau. Und Duftstäbchen und so. Ja, und wir sprechen auch unsere Hörer mit du an. Du hast dein Glück selbst in die Hand genommen. Denn du hörst uns. Ja, du und wir sind sächsisches Meer. Ohne dich wären wir nichts. Ich dachte, jetzt sagst du, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Dann kommt das nächste Lied. Nee, das gilt hoffentlich für die Hörer. Die hören uns bestimmt beim Einschlafen, ja, beim Aufwachen, ja, beim Busfahren, immer, beim Arbeiten. Beim Duschen. Beim Duschen. Überall. Und vielleicht auch beim... Das wollen wir nicht aussprechen. Ach so. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte ein Wort, ich wollte was mit W sagen, um auf unsere Folge W überzuleiten. Okay. Aber beim Wasser trinken. Ja. Somit wären wir beim W. Oder halt auch W wie? W wie Windeln wechseln. Wassermelone essen. Wurst verarbeiten. Oder Wokgericht kochen. Auch es gibt schön. Schon viel mit W. Ja. Oder? Ja. Das W ist gar nicht so undankbar. Easy. Ja. Darauf willkommen. Trinke ich einen Schluck. Willkommen. Ja, mach das. Ja, was trinkst du eigentlich? Doch, das hattest du eben schon gesagt, was du trinkst. Also, ja, das, was ich in Folge P auch schon getrunken habe. Hört euch Folge P an. Ein Pimms. Mhm. Und du hast ja ein gepimstes Wasser. Ja, ich trinke ganz klassisch Wasser, weil wir Folge W haben. Aber habe mir noch ein paar Minzblätter und ein paar Himbeeren reingemacht, damit es schöner aussieht und ein bisschen schöner schmeckt. Ich habe eine Freundin, die macht die besten Pimms. Und die dekoriert die immer so schön. Und wenn du jetzt sagst mit Himbeeren und Minzen und so, das hat sie bei mir auch alles reingemacht. Ja. Da ist immer ein halbes Beerenfeld drin, ja, und so. Und ich habe einfach zwei Sachen gemischt und bin so froh, dass ich trinken kann. Ja, ich wollte gerade sagen, manchen geht es halt eher um den puren Alkohol und manchen geht es eher um auch ein Getränk und das Auge trinkt mit. Ja, wobei ihr geht schon auch um den Alkohol. Okay, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Kombination aus beidem. Genau. Ja, und dann wird es ja auch eine Essensfolge, wie wir herausgefunden haben. Außer du schneidest eben wirklich alles raus. Ich schneide nichts raus. Also naja. Diese Mühe hast du dir noch bei Folge A gemacht. Ja. Es kann vorkommen, dass wir, muss man das sagen, dass wir essen vielleicht? Ich habe eigentlich extra vor der Aufnahme noch was gegessen, weil ich so Hunger hatte. Und dann dachte ich, bevor ich jetzt eine Stunde irgendwie leiden muss, esse ich noch was. Mhm. Und dann habe ich mir aber trotzdem jetzt noch eine Nektarine hier rangestellt, weil ich dachte, so nebenbei snacken. Aber dann ist mir wieder aufgefallen, eigentlich ist es gar nicht so cool, wenn man was hört und da isst jemand die ganze Zeit. Ja. Hörst du mich jetzt essen? Nee. Hm. Ich glaube, deine Kirschen sind leiser als meine Nektarine. Die sind ganz sanft. Ich beiß mal in die Nektarine rein. Ja. Ja, das hört man. Aber das Kauen jetzt kaum mal. Na, das hört man fast nicht. Also es schlägt auf jeden Fall bei mir aus. Ich lasse das vielleicht lieber. Vielleicht ist es exclusive für die Hörer. Ich höre es nicht, aber... Mh. Eben, das kann sein. Und ich merke jetzt, die Kirschen, die sind wirklich riesig. Also es sind Schweizer Kirschen, keine Genkirschen oder so. Kannst du die mal bitte fotografieren, bevor du sie aufgegessen hast? Ja. Und jetzt, wenn ich die so im Mund habe, dann... höre ich mich halt ein bisschen beschränkt an. Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob man Nektarine auch lutschen kann. Wenn du die anstatt die Himbeeren gefroren hättest. Das stimmt. Das wäre was. Und jetzt kriege ich dann auch wieder so violette Haut von den Kirschen, vom Kirschsaft. Kriegst du? Ja, der Saft ist halt, ich habe jetzt den Kern rausgenommen und dann wird es ein bisschen violett. Aber letztens, also ich habe die Kirschen, wann habe ich die gekauft? Am Montag oder so. Und dann habe ich diese Woche mal Grießbrei gemacht und dann so einen Kirschkompott dazu. Und dann habe ich halt viele Kirschen geschnitten, diese. Und dann waren auch meine Hände am nächsten Tag immer noch so violett, schwarz. Verrückt. Ja, gell? Ich könnte auch einfach Kirschen ins Pimps reinschmeißen. Ja, dann hast du ein bisschen Deko. Genau. Ja. Du bist ja bestimmt nur hier, weil du etwas über den W erfahren möchtest. Unbedingt, ja. Ja, das dachte ich mir. Deshalb habe ich da mal was vorbereitet. wir sind beim 23. Buchstaben. Was denkst du denn, wie häufig ist der? Also wenn man nach unserem vorgetragenen Liedgedicht geht, ist er relativ häufig. Ja, eben, also diese ganzen W-Fragen sind ja nicht wenige. Wenige ist auch ein Wort mit W. Genau. Also wir sind beim 23. Buchstaben. Boah, ich glaube, der ist so im, ja, doch schon irgendwie im letzten Drittel. Du, es ist doch ganz einfach. Du musst nur an die Plätze denken, die noch nicht vergeben sind. Die habe ich auch immer auf dem Schirm. Ich glaube, ich sage jetzt einfach mal von 26, dann sage ich Platz Nummer. Hä? Mh, 18? Oh, fast. 17. Echt? Mhm. Oh, gar sehr nicht gut. Schlecht. Ja. Ich habe es nicht vorgeguckt. Das war einfach Intuition. Sehr gut. Relative Häufigkeit von 1,89%. Mhm. Also im Einer-Bereich. Also nicht 0, ja. Das ist, und 1,89 ist schon fast 2. Das stimmt. Ich glaube, die Nuller, die kommen jetzt dann erst noch. Oh ja. Ein paar. Oh. Musst du aufstehen? Nee, meine Uhr hat gepiepst. Das heißt, dass Lucy Futter braucht. Aber ich schreibe jetzt kurz meinem Freund, dass er Lucy futtern muss. Gut, nicht, dass wir einen Hungertod haben vom Hund. Nee, das wird nicht passieren. Du isst fröhlich deine Nektarine und er. Oh, jetzt kratzt sie gerade an der Tür. Oh. Ich mach mal weiter, ne? Ja, bitte. Gut, also, der W entstand im Mittelalter als Verdoppelung des Vs oder des Us. Was ziemlich logisch ist. Er teilt sich auch einen Großteil seiner Geschichte mit diesen beiden Buchstaben, ist aber zusätzlich auch noch mit dem Y und dem F verwandt. Also das, es gibt da noch ganze Erklärungen, aber hört euch Folge V an. Ich glaube, das ist ziemlich dasselbe. Also, ne? History always repeats itself. Ja. Genau. Was aber interessant ist, ist, dass im Englischen sagt man ja W. Ja. Für den W. Stimmt, ja. Im Französischen ist aber double W. Also das heißt, die einen nehmen eben den U für den W zu beschreiben und die anderen nehmen den V. Stimmt. Das zeigt, wie nah sich die Buchstaben stehen. Genau, einmal das. Und man kann ja aber das W auch eher zackig malen oder halt auch eher rund. Dann wäre es ja einmal eher U und einmal eher V. Auf welche Seite bist du? Ich muss gerade mal schreiben. Ich schreibe mal, warum. Ich bin eher rund. Und du? Ja, ich auch. Also jetzt erste, nicht so komplett. Der erste ist etwas zackiger und dann der zweite ist sehr weich und rund. Ja, es kommt, wobei ich überlege gerade, nee, ich mache das schon eher so, ich mache nicht so zackige Striche, sondern das ist eher so eine runde Sache. Ich habe allgemein nicht so eine zackige Schrift. Ich habe einfach allgemein eine hässliche Schrift. No. Und das kommt daher eben dieses W oder W, weil damals noch kein Unterschied zwischen dem V und dem U gemacht wurde. Also es ist eigentlich keine Bevorzugung, sondern es ist halt einfach so. Weißt. Es war alles eins. Dann habe ich noch zwei Fun Facts. Ja. Und zwar, erster Fun Fact, Buchstabe W. In welchem Jahr wurde der in Schweden im Wörterbuch als eigenständige Buchstabe, also als selbstständige Buchstabe aufgenommen? Boah. Kriege ich Antwortmöglichkeiten? Nee. Dann habe ich keine Ahnung. Tatsächlich erst vor 14 Jahren, 2006. Was? Mhm. Denn vorher war er bloß ein Doppel-V und galt als Variation des Vs. Okay, verrückt. Ja. Es erklärt sich dadurch, dass halt viele englische Wörter jetzt auch zum Wortstamm gehören bei den Schweden, Whisky etc. Mhm. Und deshalb wurde der W halt dann als selbstständiger Buchstabe jetzt auch angenommen und aufgeführt. Genau. Und dann zweiter Fun Fact. Im Walisischen wird der W sowohl als Konsonant als auch als Vokal benutzt. Aha. Und jetzt kommt ein Satz, bei dem ich nicht mehr weiß, aber unsere Linguistenfreunde können uns ja dann aufklären. Entsprechend den Vokalverlängerungsregeln, das ist der Punkt, wo ich nicht verstehe, was da genau gemeint ist und ich habe auch nicht weiter recherchiert, kann er daher mit einem Zirkonflex versehen werden, also diesem Dächlein. Ja. Ja. Punkt. Aha, verrückt. Genau. Also das sind die beiden Fun Facts. Etwas, das gar nicht fun ist, aber trotzdem sehr gut ist, das Fingeralphabet. Dieses Mal wieder sehr einfach. Mhm. Man nehme die Hand. Mhm. Habe ich. Klappe den Daumen und den kleinen Finger in der Handfläche zusammen. Ja. Und dann hast du den W. Ja, stimmt. Und genau. Zeigt man die Handfläche oder zeigt man... Man zeigt die Handfläche. Also, okay. Genau. Stimmt, das war bei den anderen Sachen ja auch immer so eigentlich. Mhm. Genau. Da kommt wieder meine Fingerunbeweglichkeit. Und ich sollte es wahrscheinlich bereuen, nicht mehr Klavier zu spielen, sonst wären die noch beweglicher. Ja. Ich kriege es nicht hin, dass alle drei Finger in einer Reihe stehen. Also der Ringfinger klappt so nach vorne. Nee, das sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, verkürzte Sehnen? Ja. Keine Ahnung. Aber bei mir geht es eigentlich ganz gut. Nee, bei mir geht es bei beiden. Und der Mittelfinger klappt nach hinten und so der Zeigefinger ist ungefähr dort, wo es sein sollte. Also ich habe es gerade nochmal, ich habe es einmal mit der rechten Hand, einmal mit der linken versucht. Mit der rechten fällt es mir leichter. Ja. Mit der linken ist es ein bisschen, tut es ein bisschen weh, wenn ich das so anspanne dann. Nee, aber so okay. Das. Ja. Das kann man sich wenigstens auch merken, so wie das V letztes Mal. Genau. Das wissen wir noch. Ja, das wäre alles zum W gewesen. Jetzt sind alle informiert. Perfekt. Up to date. Wir sprechen alle vom selben Buchstaben. Yes. Na dann ziehe ich doch mal die erste Kategorie, oder? Wunderbar. Und es ist eine Stadt. Oh. Eine Stadt. Eine Stadt. Mir kommt ein Fluss in den Sinn. Die Kategorie haben wir ja gekonnt ignoriert. Genau. Okay, lass mich kurz überlegen. Es gibt natürlich unzählige Städte. Ich muss mich jetzt nur für eine entscheiden. Wir sind schon... Ja, nee, sag erstmal. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Ja. Washington. Ja. Aber ist halt doof, weil ich kann nichts dazu sagen. Ja, könnte ich auch nicht. Nenn du mir deine. Ich habe eine deutsche. Okay. Das wäre Wiesbaden. Ja. Und kenn eine ich auch österreichische, das wäre Wien. Ah, ja, natürlich. Unsere Nachbarn. Ja. Okay. Und in beiden Städten war ich schon. Was gibt's denn in Wiesbaden so? Ja, das ist eine traurige Geschichte. Oh, okay. Ein bisschen traurig, also nicht ganz schlimm, aber ist ein bisschen traurig, weil da haben mal Freunde von mir gewohnt, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Und dann, das ist schon auch schon ewig her, das ist, glaube ich, schon 6 oder 7 Jahre her, dann wollte ich die mal besuchen fahren an einem verlängerten Wochenende. Und ab dem Moment, als ich bei denen war, beziehungsweise schon so im Zug hat es angefangen, dass ich so Halsschmerzen hatte und Kopfschmerzen. Und dann dachte ich, okay, das hört wieder auf. Und dann war ich bei denen und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und ich war halt richtig doll erkältet, auch so mit Fieber und Kopfschmerzen und allem. Und eine Freundin, also die haben zusammen gewohnt, der eine war auch schon so leicht erkältet. Das heißt, wir haben dieses komplette verlängerte Wochenende nur im Bett oder auf dem Sofa verbracht und haben Fernsehen geguckt. Und haben halt irgendwie noch gekocht, wenn wir es irgendwie halbwegs geschafft haben. Das heißt, das Einzige, was ich von Wiesbaden gesehen habe, war der Hauptbahnhof und die Apotheke. Oh. Okay. Ja, und das habe ich dann irgendwie so von Donnerstag bis Sonntag war ich da und habe einfach nichts gesehen. Wir hatten so viele Sachen geplant, was wir alles machen können. Ja, und irgendwie lagen wir alle flach. Das war mein Ausflug nach Wiesbaden. Das war ein bisschen traurig. Ja. Ja, damit kannst du wohl nicht im Tourismusbüro anfangen zu arbeiten. Nee, das ist, kann man, nee. Aber ich glaube, dass es eigentlich ganz schön da ist, beziehungsweise als ich zur Apotheke dann einmal gegangen bin, hat es halt geregnet. Und als ich am Hauptbahnhof angekommen bin, war es halt schon Abend. Das heißt, so viel habe ich nicht gesehen. Okay. Aber ich glaube, dass es eigentlich ganz schön ist. Aber ja, das, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Dafür ist Wien umso schöner. Ja, Wien ist wirklich hübsch. Ja. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, die Wiener sind gleichzusetzen mit den Münchnern und den Zürchern. Habe ich das Gefühl. Ich denke, das sind die Snobs des Landes. Ja, aber ich habe irgendwie, also in meinem Kopf sind die Münchner snobbiger abgespeichert als die Wiener. Aber das kann, ja, es kann schon sein. Die Wiener haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Charme noch. Ja. So. Ja. Aber ich glaube, im eigenen Land werden die schon als snobbig. Okay. Korrigiert uns, ja, es kann, ihr Österreicher, aber also so habe ich es im Kopf. Aber es war wirklich, ist eine hübsche Stadt, ja. Ja. Und es gibt gutes Essen. Ja. Und ein hübsches Schloss. Ja. Das kann ich alles bestätigen. Ja. Würde ich eigentlich wieder mal hin. Ja, ich auch. Ist auch schön da. Dann, wenn wir die große Podcast-Tournee machen, dann schauen wir mal in München vorbei. Dann fahren wir überall hin, was wir in die Städte, die wir hier alle aufgezählt haben. Und auch in die Länder. Und auch in die Länder. Wir erinnern uns an diese Insel von... Ja, vom letzten, vorletzten Mal. Ich überlege auch gerade, welcher Buchstabe das war. Ich weiß es auch gerade schon nicht mehr. Aber ja, mit diesem lustigen Bürgermeister. Ihr wisst schon. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Ja. Genau. Ja, bin ich sehr dafür. Ja, ich finde auch. Finanziert durch Patreon. Ja. Apropos, hier die die URL. Genau. Naja, leider nicht. Aber wir können einfach wir können Spotify Original Podcast werden. Ich glaube, da verdient man auch nicht schlecht. Ich glaube auch, ja. Felix Lobrecht macht das bestimmt nicht für nichts. Nee, das stimmt. Ja. So. Zu meiner kann ich wirklich nichts sagen. Washington ist für mich so, keine Ahnung, ist eine Stadt in den USA, die wichtig ist. Mehr weiß ich nicht. Okay, ich ziehe... Also die Wahrscheinlichkeit übrigens, dass ich auch Stadt ziehe, liegt bei 1 zu 5. Denn genauso viele Kategorien sind im Moment noch im Spiel. Ja, aber das passt doch eigentlich genau für diese Folge, denke ich mal, dass wir die alle machen. Und dann sind wir einmal wieder durch. Genau, oder? Ja. Dann ist frisch aufgeräumt. Außer wir haben jetzt ganz viel oder ganz wenig mal zu erzählen zu einer. Dann vielleicht nicht. Wir werden sehen. Du darfst jetzt deinen Vortrag zum Thema Eigenschaft mit W halten. Das erste, was mir da in den Kopf gekommen ist, ist die Eigenschaft witzig. Witzig mit W. Ah, nicht mit V, nicht mit U, Nee, sondern mit nicht mit W. Okay. F. Okay. Gewagt, aber na Ja. gut. Ja, was haben wir denn immer bei Eigenschaft erzählt? Ja, witzig ist schön. Bist du witzig? Ist dir Witzigkeit wichtig bei anderen Personen? Ich würde zu beidem eigentlich ja sagen. Wobei ich das auch komisch finde, so über sich selbst irgendwas zu sagen. Also Ja. sozusagen, also das klingt immer so abgehoben, wenn es was Positives ist. Aber ja, ich finde, Witz, ja, man sagt ja eigentlich nicht Witzigkeit, ne? Man sagt ja eher Humor, aber das passt halt nicht in unsere Kategorie, also nicht in unseren Buchstaben rein. Aber Witzigkeit finde ich schon wichtig mit W. Okay. Ja, Punkt. Mein Vortrag ist beendet. Gibt es noch Fragen? Ja, du kannst jetzt noch 5 Minuten weitersprechen, damit ich noch etwas rausfinden Ja. kann. Soll ich einen Witz erzählen? Sehr gerne. Kannst du Soll ich dir dir Witze meinen. merken? Ja, ein bisschen schon. Soll ich dir meinen Lieblingswitz erzählen, den ich. Habe ich den nicht schon mal erzählt? Mein Lieblingswitz mit 6 Jahren? Kann sein, ich weiß es Ist nicht mehr. Erzähl ihn ein nochmal. Blondinenwitz? Blondinenwitze sind immer gut. Ich glaube, dass ich den schon mal. Irgendwie kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal erzählt. Aber ich kann ihn auch gerne nochmal erzählen, weil als ich damals 6 Jahre alt war, habe ich den auch gefühlt 10 Mal am Tag erzählt. Eine Blondine, eine Brünette und eine Schwarzhaarige schleichen sich auf ein Schiff. Und sie sind halt blinde Passagiere. Und dann kommt der Schaffner und dann verstecken die sich in so Säcken, weil sie ja nicht erwischt werden wollen. Dann tritt der Schaffner gegen den einen Sack, wo die Schwarzhaarige drin ist, und dann macht sie wow. Und dann sagt der Schaffner, ah, okay, da ist nur ein Hund drin. Das macht doch schon überhaupt keinen Sinn, dass da Hunde im Sack sind. Aber da habe ich als 6-Jähriger auch nicht drüber nachgedacht. Okay, dann tritt er gegen den Sack, wo die Brünette drin ist, und dann macht es miau, miau. Und dann denkt er, okay, da sind Katzen drin. Und dann als letztes tritt er gegen den, wo die Blondine drin ist, und dann sagt sie, Kartoffel, Kartoffel. Ja, das ist früher mein Lieblingswitz gewesen, und heutzutage denke ich mir wirklich, ich habe so viele Fragen zu diesem Witz. Also, Ja. ja, nicht nur, dass es blondinenfeindlich ist, sondern auch, warum packt man Hunde und Katzen in den Sack? Das ist eine gute Frage. Ja gut, man sagt ja, die Katze im Sack kaufen. Also Ja. früher waren wirklich vielleicht alle Katzen im Sack untergebracht. Ja. Ja, stimmt. Ja. Aber siehst du, ich musste mehr lachen, als ich dachte. Also. Sehr gut. Ist dir denn jetzt auch eine Eigenschaft eingefallen? Nein, aber auch ein Witz. Oh, auch gut. Dann erzähl den. Ja, also ich weiß auch nicht mehr, ob er wirklich so witzig ist. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie ich ihn erzähle. Okay. Und dazu zu sagen ist auch, das ist der Witz, den ich. Ich war mal ein bisschen betrunken, ein bisschen stark im Ausgang Einmal und in deinem Leben? einmal in meinem Leben. Und dann habe ich diesen Witz wirklich in 3 oder 4 Sprachen immer wieder erzählt. Oh, krass. Ob man es hören wollte oder nicht. Also ich erzähle ihn jetzt nur in Deutsch, weil ich bin nicht betrunken. Das heißt, ich kann keine anderen Sprachen im Moment. Schade, okay. Aber warte, jetzt muss ich den zusammenkriegen. Ich kann es jetzt total vermasseln. Okay, Szenario. Stell dir vor, ein Haus brennt. Am Fenster oben im 2. Stock steht ein Mann. Er ist kurz davor zu verbrennen. Er steht dort. Die Feuerwehr ist schon da. Es haben sich auch Nachbarn versammelt, die unter dem Haus stehen und dem Mann versuchen, gut zuzureden, ne? Darauf nehme ich noch einen Schluck. Unter den Feuerwehrleuten, die sich um diesen Mann kümmern, ist ein spanischer Feuerwehrmann. Er ist gerade frisch eingeflogen aus Spanien. Und alle reden ihm, also er steht dort mit dem Tuch, ne, das gespannt ist. Und alle Nachbarn und so sagen zu dem Mann, der am Fenster oben steht, nee, komm, spring jetzt, du überlebst sonst nicht, du verbrennst sonst, hier ist alles sicher, hier ist das Tuch, du wirst auf dem Tuch landen. Wir gucken, ne, dass alles gut kommt, nur so kannst du überleben und so. Mhm. Der Mann zögert, ich meine, aus dem zweiten Stock springen ist nicht mal eben so gemacht, ne? Also der hat auch ein bisschen Höhenangst vielleicht. Auf jeden Fall reden sie ihm immer weiter zu und das Feuer kommt immer näher. Also entschließt er sich, okay, ich springe jetzt. Und der spanische Feuerwehrmann ist unten und hat das Tuch in der Hand. Und dann sieht er, wie der Mann aus dem Fenster springt, Absatz macht und runterfällt. Und was macht der spanische Feuerwehrmann mit dem Tuch in der Hand? Olé! Und zieht das Tuch weg. Also, auf welchen Sprachen hast du diesen Witz noch erzählt? Wahrscheinlich Französisch und Englisch und weiß nicht. Ja. Oh Gott. Ist auf jeden Fall nicht der kürzeste Witz. Also ich habe ihn sehr ausgeschmückt. Man könnte ihn auch kürzen, aber... Okay. Ja. Ja. Da fällt mir gerade aber noch eine Geschichte dazu ein. Mhm. Als mein Freund letztens auch ein bisschen was getrunken hatte, waren wir bei Freunden und ich hatte von meiner Mutter noch Kuchen übrig. Das war so ein Käsekuchen. Mhm. Und meine Mutter sagt immer ganz stolz, das ist ein Käsekuchen ohne Mehl. Also okay. Es ist halt irgendwie nur aus Quark und keine Ahnung was und ist halt kein Mehl drin. Ja. Und da hat mein Freund direkt gesagt, kennt ihr diesen Witz Backen ohne Mehl? Und wir dann auch so, nee. Und dann hat er wirklich, dieser Witz hat gefühlt 10 Minuten gedauert. Ich werde ihn jetzt mal in der kürzeren Version erzählen. Und zwar ist es so, ein Mann geht in eine Volkshochschule und reißt die erste Tür auf und ruft, ist hier Backen ohne Mehl? Und dann sagen die, nee. Dann geht er zur nächsten Tür und ruft wieder, ist hier Backen ohne Mehl? Und die sagen wieder, nee. Dann geht er zur dritten Tür und da sind lauter nackte Männer, die Liegestütze machen. Und dann fragt er, ist hier Backen ohne Mehl? Und dann dreht sich ein Mann um und sagt, Backen ohne Mehl war gestern, heute ist Bumsen ohne Frau. Diesen Witz hat mein Freund irgendwie 10 Minuten, er hat immer wieder gesagt, der ist, glaube ich, in 20 Räume gegangen und hat jedes Mal gesagt, ist hier Backen ohne Mehl? Nein, ist hier Backen ohne Mehl? Und wir saßen da und dachten, wann kommt denn jetzt endlich mal der Witz? Ja. Das ist, ja. Sehr schön. Witze, ja. Mhm. So. Mhm. Jetzt aber eine Eigenschaft mit wem? Sonst kann ich mir wirklich keine Witze merken. Ja, ich immer nur so kurze, wenn dann noch irgendwie. Mhm. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie kommen aber spät. Oder, ne, also solche Witze kann ich mir noch so kurze. Ja. Kann man sich noch merken. Ja. Okay, zurück zu den Eigenschaften. Ist wütend eine Eigenschaft? Ist eher eine Emotion, oder? Ja. Sag aber doch, es ist eine Eigenschaft. Na, vielleicht. Was kann man denn noch sein? Wohlwollend. Oh. Das ist so ganz ein rundes Wort, wohlwollend, ja. So wie eine Wolke. Ja. Ja, ja, das ist gut, nehme ich. Ja. Oder witzig. weinerlich. Ah, ist aber auch eher so ein bisschen, das ist man ja auch nicht konsequent, also ist ja nicht immer weinerlich. Ja, wobei es gibt schon solche Personen. Ja, doch, stimmt. Nicht unbedingt angenehm. Ja, na gut, aber irgendwas von dem Okay, ja, wir haben zu genug Witze erzählt. Das heißt, ich finde, die Kategorie ist abgedeckt. Die ist abgefrühstückt, genau. So, dann mal gucken, ob ich jetzt auch wieder die Eigenschaft ziehe. Ja. Ich nehme diesen Zettel hier. Es ist das Hobby. Oh. Mein Hobby ist Wollsaubürsten. Was? Wollsäue, es gibt auch Wollsäue. Ah, okay. Ja, und die zu bürsten. Genau. Die müssen gebürstet werden. Weil okay. Die haben, glaube ich, so ein dickes Fell. Ich weiß nicht, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Ja. Muss ich mal googeln. Ja, sie sind so wahrscheinlich mal mit einem Schaf gekreuzt worden. Wie heißen die? Wollschwein, Wollsau. Wollschwein, okay. Aber ganz süß. Oh. Das ist ja niedlich. Jetzt müssen wir natürlich beschreiben, wie die aussehen. Ganz flauschig. Ja, ja. Und die Ohren. Und sonst die, halt einfach wie ein Schwein. Die Ohrenlampen so über die Augen. Ja. Also wirklich süß. Ja. Und siehst du, die muss man bürsten. Ja, das ist wirklich wahrscheinlich ein Hobby, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Genau. Ja. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Wie wär's mit Wandern? Ah. Ja, es würde gut zu meinem Land passen. Ja, aber machst du nicht gerne? Eher weniger. Also ich habe keine Wanderschuhe. Und wenn es so hoch geht. Okay. Aber ja, die Aussicht ist schön. Ja. Also ich finde, es ist ja auch eine tolle Erfindung, dass man Berge so mit Bergbahnen erreichen kann. und dann laufe ich dort oben dann schon rum. Ja. So. Okay. Ja. Aber der Weg an sich. Der Weg muss nicht ist sein. Nicht mein Ziel. Okay. Genau. Wanderst du? Könnt ihr wandern in Deutschland? Ja, schon. Also je nachdem, wo du. Aber hier, also wo ich wohne, ist es ja schon auch relativ hügelig. Okay. Also ich glaube nicht so wie bei dir, so hohe Berge. Aber es ist jetzt nicht nur flaches Land. Ja. Ja, also Wanderschuhe habe ich auch nicht. Ich habe einfach immer irgendwelche bequemen Sportschuhe oder so an. Und ich weiß, also ja, wo ist der Übergang zwischen langem Spaziergang und Wandern? Also ich glaube, Wandern muss anstrengend sein, habe ich immer so das Gefühl. Ja. Ja, Spazieren ist bei mir hier auch eher irgendwie, ja, ich gehe irgendwie am Rhein ein bisschen auf und ab und gehe irgendwie, ja, so eine kleine Runde halt spazieren. Und Wandern ist wahrscheinlich erst so ab 3 Stunden. Echt? Boah, dann war ich lange nicht wandern. Also ich weiß, nein, keine Ahnung, aber. Ja, nee, wahrscheinlich gibt es da so schon in meinem irgendwie. Kopf ist Wandern. Ja. Und irgendwie ist das Outfit auch ein bisschen ausschlaggebend. Also was hat man für Schuhe? Was hat man irgendwie einen Rucksack dabei? Hat man so Allwetterjacken oder geht man einfach so in normalen Klamotten raus und geht einfach ein bisschen in Jeans oder weiß ich nicht, bequem anderen Sachen sonst? Ja, also ich glaube, dann von außen könnte man jemanden am Outfit erkennen, ob er wandert oder ob er spazieren geht. Das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut. Also Wandern ist eine Form Weitengehens von mehreren Stunden. Okay. Früher eine häufige Art des Reisens und heute eine Freizeitbeschäftigung. Und dann Begriffsbestimmung, man unterscheidet zwischen zweckfreiem und zweckgebundenen Wandern. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Und dann steht da eine Dauer von mehr als einer Stunde. Also nicht, als eine. Und man muss eine entsprechende Planung vornehmen, was auch Sinn macht. Spazieren kann man einfach mal so ein bisschen Freestyle. Drauf los, ne? Und eine Wanderung ist ja meistens auch auf Wanderwegen, die ausgezeichnet sind. Das stimmt. Nutzung spezifischer Infrastruktur sowie eine angepasste Ausrüstung. Ja, okay. Das macht Sinn. Das stimmt. Ja, okay. Nee, also ja, mit Hund, ich meine, unser Hund ist jetzt nicht so der aktivste auf der Welt, aber mit der gehen wir auch, also sind wir auch schon mal irgendwie 1,5 oder 2 Stunden oder so mal in meinen Augen spazieren gegangen. Ja. Aber halt dann auch immer mit, also auch im Wald. Und das waren auch manchmal so gekennzeichnete Routen dann, irgendwie einmal im Kreis. Mhm. Aber halt auch manchmal mit Pausen dazwischen und so, ne? Und du hast ihm auf eine Bank gesetzt und weiß nicht, ob das dann als Wandern zählt. Ich glaube, das darfst du schon machen, aber dann hast du so ein urchiges Essen dabei. So ein Stück Brot, das du abreißt vom Leib. Und das stimmt. Käse und alles muss mit dem Taschenmesser geschnitten werden. Ja, so. Nee, okay. Also wir hatten was zu trinken dabei. mehr aber auch, glaube ich, nicht. Okay. Ja. Ja. Ja. Aber ich glaube, es kann schon ein schönes Hobby sein, wenn man es gern macht. Ja, das glaube ich auch. Gut, dann ich? Mhm. Das ist wahrscheinlich schon die letzte. Warte. Du hattest jetzt schon drei, oder? Nee, ich hatte, zwei. Nee, und zwei, ich zwei. Genau. Also kommt jetzt quasi die letzte. Echt? Also nee, von den fünf. Ja, aber wir haben ja noch nie aussortiert. Ich habe ja noch deine. Warte mal, die Eigenschaft tue ich jetzt noch. Ich habe noch zwei jetzt übrig. Ah, okay. Aber mach du hattest ja eine mehr als ich. Also, ich guck mal. Ah, hier. Eine Farbe. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Dann gibt es weiß, aber dann kommen jetzt irgendwelche pingeligen Leute, die sagen, weiß und schwarz sind keine Farben. Ah Gott, ja. Aber ich glaube, weiß, gibt es noch mehr? Warte. Weinrot? Ja. Moment kurz. Wacholderblau. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Okay. Erzähl uns mehr über Wacholderblau. Na, das ist so ein Blau. Das ist angelehnt an die Wacholderbeeren. Und sehr schön. Okay. Aber Wacholder sehen wirklich hübsch aus. Also es ist so ein schönes Blau, aber dann mit so einem leichten Weißschimmer drüber. Ah, ja, ja, ich habe es gerade gegoogelt. Ist auch mit so ein bisschen, so ein leicht grünlich, also so blau-grün. Ja, aber ist eigentlich so ein wirklich weiß. Schön. Ja. Ja. Schöner als weiß. Weiß ist langweilig. Aber Weinrot ist auch sehr schön. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja. Okay. Okay, die Farbe ist fertig. Ah, dann hast ich du hier jetzt noch, doch noch eine. Oder? Ja, ich habe das Kleidungsstück noch hier liegen. Ah. Ja, stimmt. Fällt dir was ein? Ich muss, ne? Ja, das ist natürlich der Wickelrock. Ah, ja. Ich finde das so cool. Ich mag Wickelröcke. Ich habe eigentlich keinen, aber ich finde das mehr. Ich hatte früher früher hatte ich das. Also auch lange und, also was heißt früher, da war ich vielleicht so 13 oder so. Ja. Da waren irgendwie Wickelröcke im Trend auch. Ja. Ich mittlerweile, glaube ich, habe ich, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich auch lange nicht mehr gesehen so richtig. Ja, aber sieht man, also man sieht es ja eben eigentlich auch nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Manche sind ja auch so, sehen so aus, als ob sie gewickelt sind, aber sind sie eigentlich nicht, ne? Ja, genau. Das stimmt. Ja. Mir ist eben nur die Windel eingefallen. Okay. Aber das ist nicht wirklich ein Kleidungsstück. Vielleicht erst wieder ein Trend ab 80. Ja. Aber wie wäre es mit Windel? Einer Weste. Ah, ja. Die wird mit W geschrieben, gell? Nicht mit. Ja. Ja. Ich denke, ja. Mhm. Ja. Ja, ist jetzt auch nicht so in meinem Kleiderschrank. Weil irgendwie, also früher gab es auch mal so einen Trend so mit so Daunenwesten. Okay. Hattest du diesen Trend, also gab es das bei euch auch? Nee. Und dann hast du, also die haben für mich irgendwie immer so wenig Sinn ergeben, weil du hattest dann am Körper war es ja wie so eine richtige Daunenjacke. Und an deinen Armen hattest du ja nichts. Also an den Armen hattest du halt das, was du da drunter hattest irgendwie. Das war meistens dann irgendwie vielleicht ein Pullover. Ja, ja. Und ich habe dieses Konzept nicht verstanden, weil warum sollte mir am Körper so ganz, also wenn mir kalt ist, dann sind auch meine Arme kalt. Ja, ja. Seltsam, ja. Ja. Genau, aber die gab es irgendwie, das war immer wieder Trend, hatte ich das Gefühl. Gab es immer wieder neue Daunenwesten. Aber ja, wahrscheinlich gibt es Leute, die sich nur, die irgendwie nur vielleicht den Bauch und Rücken und Niere und so vielleicht warm haben wollen. Keine Ahnung. Stimmt, die Niere. Ja. Die Niere. Aber ich habe tatsächlich eine Jeansweste, die ich aber auch irgendwie nie trage. Mit so Pins drauf? Ja, ich bin noch in der Rocker-Gang. Genau, Tokyo Hotel. Ja, nee, die ist ganz, ganz normal, ganz schlicht. Okay. Keine Aufnäher und keine Buttons und sonst nichts. Aber könnte ich ja noch aufpimpen. Genau, dann würdest du sie vielleicht auch öfters anziehen. Ja. Da ist halt das gleiche Ding, weil die bringt halt noch weniger. Also, weil so eine Jeansjacke, die ziehst du ja wirklich nur im Sommer irgendwie an. Ja. Und dann eine Jeansweste. Ja. Ist dann irgendwie nochmal. Aber eben, ich glaube, das ist ein Rocker-Ding. Das gehört dann einfach zur Ausstattung. Ja, ich gebe es ja zu, dass ich ein Rocker bin. Okay. Bei den so gefährlichen oder? Nee, gar nicht gefährlich. Also, okay. Was soll ich jetzt auch anderes sagen, ne? Ja, ja. Ja. Die gefährliche so. Rocker-Wandergruppe. Ja, genau. Die immer Witze erzählt. Genau. So, also ja, die Kategorien sind leer. Ja, ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich die Kategorien, die wir gezogen haben, auch runterwische. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja klein. Ach so, ja. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich pack die mal wieder aus. Ihr seid jetzt live dabei bei den Podcast-Vorbereitungen. Das machen wir sonst immer vor der Folge. Kann ich ja noch mal einmal in die Nektarine beißen. Ja, ich habe inzwischen 4 Kirschen gegessen. Habe ich nicht gemerkt. Siehste? So. Ich habe extra das Mikro weggehalten beim Kauen. Also das Kauen habe ich nicht gehört. Das Abbeißen schon. Aber das ist ja was Gesundes. Das regt die Zuhörer an, auch eine Nektarine zu kaufen. So, es kann jetzt ein bisschen dauern. Also die Podcast-Vorbereitungen sind nicht ganz so spannend, deshalb seid ihr da meistens nicht dabei. Aber was soll's, da müsst ihr jetzt alle durch. Wir auch. Ja. Du musst dann eine ziehen, die nächste, ne? Ja, ich muss erst, ich bin noch nirgends. Ich muss da auffächern. Und wir haben so. Das dauert so lange? Ja, wir haben so viele Kategorien. Kann ich ja noch eine Nektarine essen? Eine ganze. Ja. Okay. Der Fächer ist jetzt nicht ganz so schön, weil ich halt gehetzt wurde. Aber es ist ja auch ein Podcast. Das sieht halt auch keiner. Es geht ums Wohlfühlen. Okay. Okay, also, ich ziehe diese hier. Oh. Bist du noch zuckerfrei? Jein. Okay. Also, eigentlich, du hast Süßigkeiten gezogen oder irgendwas? Ja, was Ähnliches. Ja. Kuchen. Ja. Das ist jetzt das nächste Spiel. Wir erraten die Kategorien, die der andere gezogen hat. Genau. Kuchen. Es gibt doch bestimmt eine Wiener Torte oder irgendwie sowas. Das wäre doch die Sache-Torte. Ja, das stimmt. Aber es gibt Ding, das ist kein Kuchen, aber es gibt ja Wiener Konfekt. Stimmt. Du könntest aus Wiener Konfekt eine Torte backen. Weißt du, was ich einfach sage? Ich sage Wiener Sacher-Torte. Keine Ahnung, ob die anders ist als die Nicht-Wiener Sacher-Torte. Ja, du kannst ja das andere jetzt quasi erfinden. Ja, könnte ich, aber Okay, es ist eher meine Kategorie. ja, bitte. Die Bühne gehört dir. Danke schön. Also, ich hoffe, Sie haben die nächsten 20 Minuten nichts anderes vor. Ich mache einen Walnusskuchen. Das ist auch gut. Jein, ich bin ein bisschen allergisch auf Walnüsse. Echt? Oh nein. Ja, also die Zunge geht einfach auf, aber sonst, ich Die ersticke Zunge nicht. geht einfach auf. Okay, Also das ist schön. es lohnt sich nicht, einen Mordanschlag auf mich zu machen mit Okay. Walnüssen. Genau, diese Kuchen, ich mache eine Torte draus. Wir haben einen Boden, der ist Chaponnet-ähnlich, ne? Und dann, also nee, er ist eigentlich ziemlich klassisch. Und dann kommt halt so eine Buttercreme mit Walnuss zermanscht drin. Und dann kommt nochmal Chaponnet-Bohnen und dann kommt nochmal Dings und dann kommt nochmal das andere und dann drüber. Drüber ist auch Okay. nochmal die Buttercreme mit Walnuss. Ah nee, den mittleren Boden, den tränke ich mit Kaffee. Das passt nämlich Okay. sehr gut. Genau. Das stimmt, ja. Jetzt kommen mir weitere Ideen. Genau. Also, vergesst, was ich gesagt habe mit Einkleiden. Es wird keine Buttercreme drüber geschmiert. Es kommt eine Marzipandicke oben drüber. Oh nein, jetzt versaust du es. Nein. Maren. Nein. Und dann auf der Marzipandecke, aber die muss eine andere Farbe haben. Ich bin so bei beige. Bei mir sieht die Torte einfach beige-braun aus. Aber das ist langweilig. Wir nehmen rosa. Ja, Ne? was fürs Eine Auge? rosa Marzipandecke kommt oben drüber. Und dann werden so Hüpfchen gemacht mit der Buttercreme, Walnussbuttercreme. Und dort drauf kommt natürlich eine Walnuss jeweils. Das wird so eine 12-stöckige Torte. Ja, Stückig, okay. nicht stöckig. Okay. Ja, ich habe geschlossen. Ja, klingt gut bis auf den Marzipan. Teil. Ja, das kannst du abmachen. Ja, stimmt. Guten Appetit. Viel Danke. Spaß Ja. beim Das genaue Rezept findet ihr in der Infobox. Genau. Oder? Nee, auf Anfrage. Genau, das machen wir jetzt so. Wir Ja. wollen endlich eine Reaktion. Wir wollen endlich eine Mail oder einen Kommentar. Also gibt es das Rezept, was nicht existiert, nur auf Anfrage. Ja. So. So. Nächste. Ich ziehe. Wir bleiben bei dem Thema. Ich habe die Süßigkeit Oh gezogen. nee, also jetzt werden einfach die nächsten 15, nein, so viele Folgen haben wir nicht mehr, aber die werden Nein. alle doof. Weil wir Ja, essen tut mir jetzt ab. leid. Oh. Okay, Süßigkeit mit W. Oh, Ja, da das gibt es war, ja. natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Du hast was? Ja. Walnussschokolade, haha. Nee, Ja. ja. Ich lasse es mal stehen. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Was hast du? Also mir sind zwei Sachen eingefallen. Oh, Einmal natürlich. die weiße Schokolade. Oh, ja. Und Wobei auch einmal. hier, wie bei der Farbe, sagen natürlich manche, weiße Schokolade ist keine Schokolade. Ja, bla bla. Mir egal. Steht weiße Schokolade drauf, dann. Wie sollen sie es sonst nennen? Ja. Und das andere ist Weingummi. Stimmt, ja klar. Ja. Und das mag Und, ich sehr gerne. aber welche Sorten bist du da? Was gibt's da denn für Sorten? Ja, Weingummi. Gibt doch X, oder? Ach so, so meinst du. Ich meine so richtig klassisches, wie heißt das denn? Heißt das nicht Weingummi? Also ich meine nicht generell so Gummizeug, Okay. Sondern es gibt doch so, warte, ich google mal kurz, wie das heißt. Was ist denn das für ein Aroma, klassisches Weingummi? Keine Ahnung. Ja, für mich ist so klassisches Weingummi so ein Aus Wein? Nein, aus ja, so, ich glaube, das ist so britisches. Die sind so Hä? härter. Weißt du, was ich meine? Nein. English Wine Gums kommt, wenn man da. Naja, das ist so. Das ist nicht so weich wie Gummibärchen, Okay. sondern so härter. Okay. Ich schicke dir gleich ein Bild. Also sind es Bonbons. Nein. Oh, ich muss mal ganz kurz Lucy die Tür aufmachen, weil sie wieder gegen die Tür rennt. Oh. Aber vielleicht kann ich. Ah ja, ich kann den Laptop einfach mitnehmen. Haha. Clever. Dann. Aua. Ich glaube, sie denkt, dass sie alleine ist, aber sie ist doch gar nicht allein. Du bist gar nicht allein, Lucy. Komm rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Also Komm rein, Frau Hund. ich habe hier ein Haribo Wine Gums nach original englischem Rezept aus dem Haus Dunhills. Rezept. Aber dort gibt's Nein, nicht die Kategorien essen. Rautenstäbchen Geschmacksrichtungen. Also das ist nicht eins. Google mal englisches Weingummi. Also Und noch da hast du mich nicht kommt. überzeugt. Ich glaube, die Zuhörer wissen, was ich meine. Okay. Und das ist so ein. Also es Das ist gibt, ja. so ein festes, ja, Aber festes. schmeckt es? Ja, aber man erstickt halt auch fast immer daran. Also wenn man das nicht gut genug kaut, dann bleibt es halt im Hals stecken. Ah, cool. Das Ja. ist ein Das bisschen von ist, der Konsistenz, ja. so wie, weißt du, wie so Haribo-Schlümpfe, nur noch ein bisschen härter. Ich kenne keine Haribo-Schlümpfe. Warum kennst du keine Aber ich Haribo-Schlümpfe? stelle mir das jetzt einfach vor wie so Halstabletten, so Lutschtabletten, Nein, aber nein, nicht nein, nein. tablettig. Also nee, es gibt so Halspastillen. Ich meine Pastillen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber nein. Aber es ist ein bisschen anders von der Konsistenz. Ah, weißt du was? Schenk mir doch einfach mal Weingummis. Ja, mache ich. Wenn Gut. wir es das nächste Mal sehen, In 3 bringe ich dir aus Jahren. Deutschland englische Weingummis mit. Wir können uns auch in London treffen. Ja, Und finde ich dann auch gut. tauschen wir die Rezepte aus. Genau. Oh Okay. Gott, das war aber schwierig. Lucy, kommst du klar? Hallo, Hund. Aber kennst du Lachgummis? Ja, die sind witzig, ne? Ja, aber die heißen ja nur Lachgummi wegen Weingummi. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist so genial. Das ist, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das ist so gut. Ja, also Lachgummi ist ja natürlich eine eigene, also das ist ja von dem zwei einfach der Genau. Name. Ja. Aber Weingummi ist halt, ach, keine Ahnung. Aber wie kam die auf Weingummi? Ja, das weiß Hat ich das auch was nicht. mit... Womit hat das zu tun? Naja. Das weiß ich nicht. Entschuldigung, ich musste kurz hier Lucy davon abhalten, dass sie das Kissen aufisst. Okay, also keine Kategorien auffressen, keine. ja, die ist hier aufs Bett gehüpft und hat direkt hier alles auseinandergenommen. Bitte lass den Laptop stehen, okay? Ah, guck jetzt, ich Okay, hab's. ja. Also, das steckt wirklich hinter dem Namen der Süßigkeit. Oh, jetzt kommt's. Ursprünglich stammen die Fruchtgummis aus England. Ja. Im Jahr 1909 erfand Charles Gordon Maynard dort die Wine Gums. Der Erfinder gab den Süßigkeiten den Namen Weingummi, weil er sie mit dem Genuss von Wein verglich. Also das ist ein Aha. schlechter Vergleich. Also ich mag Weingummi lieber als Wein. Okay. Außer natürlich der Wein, der Richtig richtig lecker. lecker Du, heißt ich habe und ihn richtig im lecker ist. Fall nicht gefunden in Deutschland. Ich habe Ausschau gehalten, wir haben ein paar Echt? Weinflaschen getrunken und es war nie ein richtig lecker Wein dabei, weil er nicht dort war. Ich Ja. glaube, dass das eine Eigenmarke von, oder? Nee, es ist keine Eigenmarke. Wir hatten das ja schon mal gegoogelt, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich habe den auch bisher immer nur im Achtung, Werbung, Pennymarkt gesehen. Ach so, ja, ich war immer beim Edeka. Ja, okay. Das oder Rewe. Nicht, oder Aldi. Wobei Penny und Rewe ja eigentlich auch zusammengehört. Also dafür haben wir einen anderen Wein gefunden. Also nicht getrunken, aber gesehen. Irgendwie Just Fucking Good Wine. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Habt ihr den getrunken? Nee. Ich fand ihn im Verhältnis zu teuer. Okay. Für den blöden Namen. Und es stand halt keine Traubensorte drauf. Also das heißt einfach so, trink den, weil ja, ist Wein. Vertrauens. Genau. Naja. Okay. Gut, ich ziehe eine weitere Kategorie. Yes. Okay. Eine schaffen wir noch. Yes. Ein Name. Es gibt viele. Ja. Aber gibt es auch den einen? Einen schönen? Mir fallen gerade nur so alte. Ja, mir auch, aber ich nehme so einen. Okay, sag mal, welchen du nimmst. Waltraud. Oh, ja. Mhm. Oh, ich war die ganze Zeit nur bei Männern irgendwie. Mir ist kein Frauenname eingefallen. Okay. Ich war die ganze Zeit nur so bei Werner und Willi und ne, so. Ja. Gibt es auch irgendwas, was ein bisschen aktueller ist mit W? Wotan. Wotan? Gibt's doch. Diesen Schauspieler, ja. Den haben wir schon mal in einer Folge, nicht? Ja, den Wotan Wilke Möhring. Ja, ich glaube. Ja, das kann sein. Kommt mir auch wieder bekannt vor. Also Waltraud und Wotan. Wilma? Ah, oh, ja. Oder es gibt doch auch diese Schauspielerin, die Wolke heißt. Stimmt, Wolke. Wie heißt sie da nochmal? Hegen? Irgendwie sowas. Ja. Von Mein Leben und ich. Stimmt. Oh, das habe ich ein bisschen geschaut. Ich auch. Hegenbart heißt sie. Ah, okay. Keine Ahnung. Auch sehr ein spezieller Name, sowohl vor als auch nach. Ja, Wolke. Das, wie kommt man auf. Also ist das, meinst du, ist ihr echter Name oder die? Ich glaube schon. Google? Also ich würde mich selbst jetzt nie Wolke nennen. Sie heißt Wolke Alma Hegenbert. Okay. Also, weil irgendwie finde ich das. Also ja, eigentlich, wenn man das jetzt so betrachtet, Wolke. Ja. Ist es ja einfach, warum nennt sein Kind Wolke? Warum nennt es nicht Stern oder Sonne? Oder Regen? Richtig traurig. Ich bin Regen. Aber denk dran, aus einem Weingummi kann auch ein Lachgummi werden. Das stimmt, ja. Aber dann ist das ja eigentlich eingedeutscht, ne? Weil es ist ja. Okay, ich bin gerade richtig dumm. Das schneide ich raus. Weil ich gerade. 58. Ich bin so doof. Weil Wein. Ich habe nicht an den Wein zum Trinken gedacht, sondern ans Weinen. Ah, ja, ja. Es geht und dachte dann gerade, Wein auf Englisch heißt doch aber Wein. Also ja, das war gerade voll verwirrend in meinem Kopf. Okay. Cry Gummies. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Also ich schicke dir wirklich demnächst mal eine Packung Weingummis. Sehr gerne. Du musst mir aber versprechen, dass du sie gut kaust, weil sonst bleiben die wirklich im Hals stecken. Da muss man die irgendwie wieder hochwürgen. Also ich werde sie nicht während des Podcasts nee, das glaube ich, das wäre ganz gut, ja. Okay, gut. Da gibt es nämlich auch so schwarze. Aber schmecken und ich weiß aber nicht, was ich will keinen Lakritz. Nee, das ist kein Lakritz. Okay. Ich weiß, frag mich bis heute, was das ist. Ich weiß nicht, was Johannisbeer, das ist. Oder? Es ist doch immer das, nicht? Ja. Oder Kirsche. Weingummi. Apropos aber Kirsche. Aber es ist halt ganz, ganz schwarz. Ja. Meine Kirschen sind auch schwarz. Fast. Ah ja. Cassis-Geschmack. Siehst du? Oh. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Jetzt weiß ich es endlich. Weil die sind auch ein bisschen weicher als die anderen. Keine Ahnung, warum. Naja, okay. Haben wir das auch geklärt. Sehr gut. Ja. Machen wir Ende? Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu viel von meinem Minz-Himbeerwasser getrunken. Das ist gut. Die Natur fordert ihren Tribut. Ja. Ich verstehe. Stimmt. Nee, das ist gut. Dann kann ich jetzt auch mal was essen. Also was anderes als Kirschen. Als Kirschen? Hast du ein Foto von den Kirschen gemacht? Ja. Okay, gut. Ja. Das möchte ich nämlich gerne sehen. Gut, ich werde es dir schicken. Ja, bitte. Okay. Ja, nächste Woche, aber ich meine natürlich nächste Folge. Das wird ein bisschen tricky, ne? Mit X. Ja. Ja. Aber wir haben auch schon das Q geschafft. Schauen wir auch das X. Wir haben schon sehr viel geschafft vom Alphabet. Wir haben wirklich schon viel geschafft, ja. Ja. Ja, dann. Ich bin zuversichtlich. Wir schaffen auch das. Ich auch. Wir schaffen alles. Positiv denken. Genau. Wir haben wieder so viele Kategorien. Das stimmt. Das ist schon mal ganz gut. Denk dir schon mal einen Film aus. Oh Gott. X-Men. Nicht okay. Verraten. Ja. Ich nehme alles zurück. Ich war nur gerade froh, dass mir was eingefallen ist. Okay, ja, das war dann schon mal ein kleiner Spoiler auf die nächste also Folge. Also wer jetzt nicht neugierig ist. Ja. Ja. Dem kann ich auch nicht helfen. Genau. Na dann. Es war uns eine Freude. Wer, wie, was? Wie, so, wer, wie, was? Warum? Wieso, weshalb, warum? Ja. Na, na, na, na, na, na. Okay, dann. Tschö. Wir wünschen was.